Das nationale Turnier der Taekwondo-Meister um den Pokal Jonsung, das am 15. Juli eröffnet wurde, ging zu Ende. An der Abschlussfeier, die am 24. Juli in der Stadt Hesan, Bezirk Ryanggang, stattfand, nahmen die Mitarbeiter der betreffenden Bereiche, die Sportler, die Werktätigen, die Jugendlichen und Studenten in der Stadt Hesan teil. Auf der Veranstaltung verlieh man den Organisationen und den Sportlern, die in den Wettkämpfen in Taekwondo und Go-Spiel gute Leistungen vollbracht hatten, den Siegespokal, die Medaillen und Urkunden.